Herzlich willkommen zum Zeitgeist, heute mit Eckhard Breitschuh. Hallo, der Podcast, um alle Podcasts überflüssig zu machen, ist wieder da. Hallo, mit Eckhard. Stefan Dinter. Hallo, liebe Leute aus Stuttgart. Und hallo, Stefan. Und meiner Wenigkeit, dem schlecht aufgelösten Sascha Tau. Das ist aber ein cooler schlecht Begriff. Aufgelöst. Oh Mann, ich bin heute echt mal schlecht aufgelöst. Habe ich früher mal gesagt, wenn ich einen Kater hatte. Nicht wirklich. Hattet ihr schöne Ferien? Ich bin gerade erst aus den Ferien zurück. Ihr seht's, ich bin gebräunt. Ja. Also ich habe wahrhaft Unglaubliches erlebt. Was habe ich? Ich habe irgendwelche Fotos gepostet mit Strand und so, da dachte ich schon. Außerdem bist du nicht an dein Telefon gegangen, da dachte ich schon, na, wie gesagt, wir hatten ja schon längst wieder Schule hier, aber da war der Herr Lahmgraf erst losgefahren. In die Ferien. Ja, man macht das ja im rollierenden System, damit einer vom Verlag immer da ist. Ne? Ach so. Das ist ja von langer Hand vorgeplant. Sascha, du hast Unglaubliches erlebt. Dass ja, ich bin nach Irland und hatte 2 Wochen schönes Wetter. Also. Nein! Obwohl also mich ein Ire vorher gewarnt hat, im Sommer dahin zu gehen. Und in der Zeitung stand auch immer, dass die Iren wie verrückt noch Tickets buchen, um wenigstens 2, 3, 4 Tage schöne Sonne zu haben. Aber alles schon ausgebucht war und die Iren konnten es gar nicht fassen, weil alle Iren dachten, Irland ist in der Krise, dass sie dann kein Ticket mehr bekommen. Okay. Fand ich sehr amüsant. Also ich hatte War das jetzt tatsächlich schönes Wetter oder irisches schönes Wetter, nein, was irgendwie kalter Wetter. Regen von rechts ist? Also ich habe ja in so einem Buch Fakten über Irland gelesen, dass die längste Dürre in Irland hat 37 Tage gedauert. Ja, und da sind ihnen alle Kartoffeln eingegangen und weil sie zu blöd waren, Nudeln zu kochen, sind sie in Amerika gegangen. Genau, und es war wirklich schönes Wetter. Also es hat natürlich auch geregnet, aber lustigerweise eigentlich immer dann, wenn wir irgendwie nachts geschlafen haben oder sonst irgendwo drin waren. Wenn wir wieder rauskamen, war der Regen weg und das 2 Wochen lang. Das war echt, ich glaube, so ein Arsch voll Glück haben wir nie wieder, wenn wir da hinfahren. Mhm. Ja, ich kenne, also ein Freund hier aus Hamburg hat auch zeitweise in Dublin gelebt und man ist ja Hamburger Wetter gewöhnt. Ja, aber er sagt, das wäre doch noch. Sagte, also das, ja, ist was anderes, ja. Schon heftig. Aber ja, ich hatte das immer mit Seattle, als ich damals in Seattle gearbeitet habe und alle Amis immer gesagt haben, da regnet es immer. Stellte sich dann raus, dass das die Leute aus Los Angeles waren, wo es einmal im Jahr regnet. Wenn es bei denen einmal im Monat regnet, dann ist es viel. Das war genau das gleiche Wetter wie in Stuttgart im Grunde genommen. Aber es ist auch ganz lustig, in Los Angeles zu sein, wenn es regnet. Ich bin einmal da gewesen, es fing an zu regnen und auf einmal fahren alle nur noch 20, weil sie nicht gewohnt sind, was sie jetzt machen. So, das kommt da von oben runter. Flut. Genau. Da kann ich ja gar nicht mehr durch die Frontscheibe sehen. Was mache ich jetzt? Was tue ich denn jetzt? Meine Haut fühlt sich so komisch an, wenn ich rausgehe. Yep. Ja, und dann bist du warst nicht nur in Irland, sondern du bist auch noch aus einem fahrenden Flugzeug gesprungen, ne? Ja, das habe ich vorher gemacht. Ich bin Fallschirm gesprungen, so. Tatsächlich. Echt? Okay. Alter Schwede. Und das ist wirklich krass. Also, aber insofern, ich hatte leider Pech. Also ich hatte keine Angst, aber ich hatte Pech, weil mein Erzähl Körper mal, wie irgendwie... Denn, also ja? Huckepack oder mit... Nee, Tandem mit natürlich, ja. Tandem. Also, da kriegst du ja vorher so eine Einweisung halt, was du am besten zu tun hast. Das ist auch das Ding, was später passiert. Also, dir wird halt erklärt, dass du 45 Sekunden freier Fall hast. Und dann, also, wenn man dann am Fallschirm aufgeflogenen Fallschirm hängt, kann es dann je nachdem länger dauern oder kürzer, wie schlecht einem ist. Auf jeden Fall, mir ist halt ziemlich schlecht geworden. Ich habe schon gemerkt, weil da steigst du dann in so ein Flugzeug ein und das ist halt nicht wie ein... Reisejet oder so, sondern war wie so eine Art VW-Bus, der Lüfte. Also wir waren da eng gepresst aneinander zu 6 oder 7 und dann gehst du innerhalb, die haben gemeint, Viertelstunde bis auf 4500 Meter, mir kam es eher vor wie 6 Minuten und das habe ich schon schlecht vertragen irgendwie. Und dann sind wir da oben ausgestiegen. Wie gesagt, das Rausspringen und so, ich hatte keine Angst, ich habe mich drauf gefreut tatsächlich, aber mir ist halt wirklich schlecht geworden. Und dann bist du im freien Fall und dann kriegst du, weil, wo man gar nicht dran denkt, natürlich ist da oben relativ kalt auch, ja, also und du fliegst dann mit 140 Stundenkilometer nach unten dann Und dann hörst du auch nicht mehr, wenn dein Tandem-Master irgendwas sagt oder so. Dann kriegst du immer so auf die Beine oder auf die Arme geklopft. Aber das Geile war, ich war dann, weil du musst auch so eine Haltung, also dass du so quasi den Bauch rausstreckst, weil wenn du es nicht machst, dann formst du eine Mulde und da fließt dann die Luft rein, was relativ unangenehm ist. Deswegen bin ich die ganze Zeit damit beschäftigt, also so die Kabel... Oh, die Soulkreuz machen! Genau, ja. Aber das hörst du ja nicht. Du kriegst immer so ein Klopfen und ich hatte dann immer so... Und bei mir lief alles in unglaublicher Slow Motion, da hab ich so, Klopfen aufs Bein, Klopfen aufs Bein, da war irgendwas, Klopfen aufs Bein. Also das kann ich mir vor, dass ich 5 Minuten gebraucht habe. Aber es lustig war, dass das Wetter so halb gut war, das heißt, es waren Wolken über der Absprungstelle. Und ich bin tatsächlich durch eine Wolke geflogen, es ist halt nicht wie so Nebel auf der Erde, wo man halt irgendwie reingeht und dann ist er da drüben und dann gehst du dahin und dann ist er da drüben, sondern du fliegst wirklich durch Wasser so. Also du siehst das Weiße und es ist schon irgendwie ein seltsames Gefühl. Vor allem also es ist nicht wie Zuckerwatte, dachte ich immer. Ja, und wir sind auch abgeprallt und dann von der Nix. Going, going, going. Nee, tatsächlich, ich muss sagen, als ich Chronicle gesehen habe, möchte eigentlich nicht zu viel verraten, aber da fliegen die irgendwann rum und das war exakt, da hatte ich so voll das Flashback irgendwie so. Das, weil die da durch die Wolken fliegen und so Kram und tja, und mir ist halt einfach schlecht gewesen und dann ist halt der Fallschirm aufgegangen und ich dachte noch so, ey scheiße, in jedem Flugzeug kriegst du eine Kotztüte, aber beim Fallschirmspringen sagt ja niemand, dass das passieren kann und ich war dann völlig bemüht, alles bei mir zu behalten und hing dann wohl scheinbar etwas an den Gurten dran und was ich halt auch nicht wusste, ist, dass viele Leute einfach auch ohnmächtig werden. Was bei der Landung dann relativ problematisch ist, weil du tiefer hängst als der Tandemmaster, der über dir hängt. Und wenn du okay. auf der Erde aufkommst, kommen deine Beine zuerst auf. Weil die musst du, wenn du bei Bewusstsein bist, streckst du nämlich geradeaus nach vorne, damit er das dann kontrollieren kann. Und, ich muss ja sagen, dass Tandemmaster sich wie einen Nickname für einen Porno anhört. Aber weiter. Okay. Tandemmaster. Na, eher so wie Game Master, Tandem Master, aber auf jeden Fall, ja, hing ich dann wohl etwas dran und der hatte halt Angst, dass ich ohnmächtig geworden bin, hat den mal gefragt, bist noch da? Ah gut, das war also in Stuttgart, nicht in Dublin. So ein Kalf, ja. Und ja. Ja, und dann landest du da und dann kommt halt so ein VW-Bus und fährt dich wieder zu dem anderen Ort, wo du halt, wo die Startbahn ist auch. Und, wie punktgenau landen die denn? Die können ziemlich punktgenau landen. Also du hast halt in Kalf hast du einen Landeplatz, wo das Flugzeug immer startet und landet. Deswegen landest du mit dem Fallschirm auf dem Platz daneben, damit es gleich wieder hochgehen kann. Das geht echt so staccato mit der hochgeflogen. Damit man sich nicht in die Quere kommt. Ja. Aber es ist halt interessant auch da. Also waren auch so ein paar Typen, da hat man gemerkt, die machen das noch nicht so oft. Der eine ist dann so 4 Kilometer weiter links abgekommen, der andere hat es gerade mal so geschafft, nicht in den Bäumen zu landen. Das Geile war auch, ich meine, okay, mir war sowieso schon schlecht, aber, und er hat dann noch so gemeint, was ist denn heute los? Nicht so, wahrscheinlich sagt er das nur, um mich zu beruhigen, aber meine Freundin hat Fotos gemacht und dann sehe ich, dass, um die Landestelle zu treffen, hat er so einen Kreis geflogen und ich bin wirklich parallel zum Boden heute geflogen. Cool. Und ja, und dann bin ich mit dem kleinen VW-Bus zurück und war halt absolut grau im Gesicht und alle haben gelacht. Dachte ich so, okay, es geht nicht. Bin dann hinter die Halle und hab versucht zu kotzen, konnte aber nicht und danach ging es mir dann langsam besser. Aber ich saß dann wirklich noch eine Dreiviertelstunde am Auto und also fahren konnte ich eh nicht, aber ich brauchte eine Dreiviertelstunde, um überhaupt transportierbar zu sein. Okay. Also die Recherche hat dann ergeben, dass es tatsächlich wohl auch so ein Stress für den Körper ist, sodass es relativ normal ist, dass es passiert. Also es passiert, es ist nicht ungewöhnlich und es kann tatsächlich auch dem größten Zehnkämpfer oder sonst irgendwas passieren, dass der einfach ohnmächtig wird oder kotzübel oder so. Also mich hat es ein bisschen genervt, weil ich hatte mich so drauf gefreut und dann war mir die ganze Zeit schlecht. aber an und für sich, wenn man jetzt nicht zu viel Angst davor hat, würde ich es echt empfehlen, weil es ist wirklich super, das ist so ein Ding, was dich so wirklich so aus dem Alltag mal raussprengt. Und wenn du dann nach Hause fährst und guckst in die Wolken und denkst so, boah krass, da bin ich durchgeflogen. Es ist ein Gefühl, was man kaum beschreiben kann und man ist, ich würde schon sagen, man ist in so einem speziellen Club, wenn du mal Fallschirmspringen warst. Nenn mich im Fallschirmspringer-Club. Und inwiefern meintest du jetzt, du hast Pech gehabt? Ja, weil mir halt schlecht wurde. Damit hatte ich als letztes gerechnet, weil die Leute immer so, ja, also es gibt manche, bei manchen, wenn die so Tandem springen, die müssen sich dann selber abstoßen aus dem Flugzeug. Da habe ich gehört, da gibt es manchmal halt Probleme, wo die Leute in 5 Minuten da schon alle anderen wollten springen, also ich kann nicht loslassen. Mhm. So Sachen halt, damit hatte ich gerechnet. Also es war bei uns eh nicht so, bei uns hat der Porno-Tandem-Master uns abgestoßen. Was bei Sabrina Boy. Relativ cool war, weil er hat gemeint, stürz dich, wenn wir seitlich abspringen. Und sie so wusste eh nicht, was das sein soll. Das heißt, die sind halt wirklich über Kopf und gekreiselt. Das heißt, Sabrina hatte die ersten 20 Sekunden keine Ahnung, wo unten, oben, rechts, links oder so. Boah, mir wurde auch berichtet, du landest ja dann und dann schnallt er dich so los. Und je weiter sie losgeschnallt wurde, desto schlaffer wurde sie, ist dann auf die Knie gesunken und hat den Boden geküsst. Gestern Abend hörte sie sich da heroischer an. Ja, sie will auch sofort normal springen. Sie will es normal machen, ja. Ja. Wir haben uns gestern Abend getroffen, wir waren im Öffnungsfilm vom Fantasy Filmfest und ja. Ich war noch für den zweiten Film da und da war dann auch Sascha und Sabrina da. Das war echt nett. Ja, der Film war so nicht schlecht auf jeden Fall. Na, also was ich sehr dann noch kurz sagen muss, ist, weil ich damit hatte ich halt auch nicht gerechnet, weil wir waren dann in Kilkenny und dann dachte ich auch, also ich dachte auch, warum haben die da 15 Kirchen hingebaut? Aber es war früher mal wohl die Hauptstadt im mittelalterlichen Irland oder was? Ich fand das Schloss auch ganz cool, weil normalerweise gehst du rein und siehst, okay, das ist von 1600 hier. Tatsächlich war das lange in Privathand, also von den, ich weiß nicht, Butlers, glaube ich, hießen die, und die haben das dann 40 Jahre lang verkommen lassen, bevor es dann irgendwann in den 70ern der Staat übernommen hat. Und das Ding war einfach nur noch eine Hülle. Das heißt, du stehst du irgendwann in so einem Flur und dann siehst du Fotos, wie es vorher aussah, und dann weißt du, das war einfach gar nichts. Das ist so zerfallen gewesen, da war einfach nur eine Riesenhalle. Da waren keine Stockwerke oder so drin. Und die haben das halt tatsächlich, was noch da war, haben sie abgetragen. Und als sie es dann renoviert haben, wieder eingebaut. Und das ist halt echt spektakulär, weil da stehst du dann in so einem Raum, da sind dann tatsächlich 3-4 Fetzen Tapete, die irgendwie bewahrt haben. Und das andere ist halt neu gemacht und hat dann so, das Tapete ist dann so grünes Geschlingel auf weiß und dann siehst du halt so die neue Wand und da hat dann Künstler quasi das Muster weitergezeichnet, aber so sieht so Bleistiftskizzenmäßig aus. Und cool. Nachdem du das dann weißt, bist du halt echt total begeistert, wie die Leute in den 70ern das Teil wieder hergestellt haben. Also es ist so ein ganz anderes Schlosserlebnis, als man sonst hat. Na, auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, wir sind dann einen Tag länger geblieben, weil am nächsten Tag war die Premiere von einem Zombie-Theaterstück. Night of the Living Dead haben sie es genannt. Und also ich fand es ziemlich cool gemacht. Ich habe dann später... Haben sie es genannt? Moment mal, The Night of the Living Dead ist ja nun mal ein Film, ja. Ein Fixum. Ja, also, ja. Da haben die ein Buch geschrieben und sie haben es die Bibel genannt. War aber super cool gemacht. Also so, ich glaube, besser kann man Zombies im Theater kaum darstellen. So. Also die hatten alles drin mit... also die Molotov-Cocktails, die wurden dann offscreen geworfen. Und aber die hatten auch die ganze Zeit halt so eine ältere, dicke Frau und so Leute, so die im Hintergrund hinter den Fenstern von dem Bühnenaufbau hin und her als Zombies gelaufen sind. Und irgendwann kamen natürlich dann auch alle Zombies und da wurden dann Arme abgehackt und Blut ist gespritzt und sonst irgendwas. Schön. War ziemlich spektakulär. Aber es war keine Adaption von Night of the Living Dead. Nee, nicht so. Also es hat sich natürlich bei allem, was man so von Zombies kennt, bedient. Also ich habe dann später gemerkt, dass tatsächlich die eigentliche Vorstellung schon begonnen hat, als man in den Vorraum gekommen ist, weil die saßen dann da von der Theatergruppe am Programme verkaufen. Da lief so ein, war ein Flachbildschirm, da lief tatsächlich schon so eine Szene, wo sie mit ihrem Bruder zum Friedhof fährt. Und da habe ich gemerkt, okay, da fängt schon die Vorstellung an, weil das war so quasi das Vorspiel von dem, was man dann später auf der Bühne gesehen hat. Bevor es dann auf der Bühne richtig losging, wurde es nochmal schwarz und man hat eine Radiomeldung gehört von einer Katastrophe, bla bla bla. Die haben auch auf der Bühne immer wieder das Radio eingeschaltet und so. Cool. Ja. Wie war es in Frankreich? Ruhig, sehr viel Wellen und Strand und Wellen und in der Sonne rumliegen. Was so ungefähr das war, was ich vorhatte. Aber Pete hat keinen Schweinekopf angeschleppt oder so. Nö. Die haben da zwar ihre eigene Insel aufgemacht quasi. Das war so ein Urlaub, wo wir eigentlich auch jetzt auch nicht die Kulturnummer machen wollten. Wo wart ihr denn genau? Wir waren 50 Kilometer nördlich von der spanischen Grenze an der westlichen Atlantikküste von Frankreich. Also südlich zwischen Biarritz und Bordeaux. Naja, sehr schön. Ja, das ist ganz nett. Vor langen Jahren mal, da ist es sehr schön. Ja. Da ist es wirklich ganz nett. Man kommt gut hin. Auf der Rückreise haben wir uns ein bisschen Zeit gelassen, sind so durch die Gegend gedudelt, haben an der Loire nochmal übernachtet und ein altes Königinnenschloss von da angeguckt, Chenonceau. Ich glaube, es war das dritte Mal, dass ich Chenonceau gesehen habe. Aber das ist so ein Ding, das kann man echt gut angucken, auch mit Kindern. Da gibt es ein bisschen was zu gucken. Und das war es eigentlich so. Aber es war ein guter Urlaub insofern, als mich niemand angerufen hat. Ich habe es versucht, mehrmals. Ja, aber offensichtlich in Stuttgart und nicht auf dem Handy, ne? Einmal auch auf dem Handy, ja, auf dem Handy. Ich habe auch in Stuttgart war gar nichts. Ich habe dir irgendwie die Mailbox zugequatscht. Was ich auch daran, ich habe eigentlich entnommen, dass du das gehört hast, weil irgendwann kam dann per Post ein Exemplar von den Bettgeschichten. Ah. Ich hatte mich nämlich bitter beschwert, dass ich einem Freund die Bettgeschichten zum Geburtstag schenken wollte und es dann kaufen musste hier im örtlichen Comicladen. Also du hast bei irgendjemand anders angerufen, weil du hast bei mir nicht angerufen. Hast du eine neue Nummer? Nee. Gut, müssen wir nochmal nachchecken. Ich will das natürlich nicht, dass du die Bettgeschichten nicht kriegst. Das sollte eigentlich ja, alles verschicken. Hast du mir dann ein Exemplar eigentlich geschickt? Das kam nicht von mir, oder? Kam dann von jemand anders, oder? Sollen wir das jetzt ausdiskutieren? Sowas passiert nach dem Fest. Das ist ganz interessant. Also stand deine Adresse als Absender drauf. Achso, dann kam das an, weil dann hat es länger gedauert. Also fällt mir noch ein zu dem Urlaub. Und zwar waren wir natürlich auch bei diesen Steilküsten, die Cliffs of Moher. Und Moher, die sind ganz flauschig. Moha, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ganz cool gemacht, weil die haben da so eine Art, wie soll ich sagen, du kannst da rumlaufen, aber rechts und links geht's quasi illegal weiter. Und das, wenn du dann links hingehst, da ist es so eine Steinmauer und alles ist so betoniert und schön gemacht und dann kommt erstmal so eine riesige Gedenktafel an alle Menschen, die da zu Tode gestürzt sind und sonst irgendwas, ob absichtlich oder unabsichtlich, dann ist eine Notrufnummer, wenn man Probleme hat, soll man doch da bitte anrufen und dann kommt das letzte Schild. Ab hier wird's gefährlich. Natürlich, das ist so ein Trampelpfad und dann gehen auch alle Touristen drüber und er ist halt wirklich, du hast dann zwar einen Zaun, aber auf der falschen Seite. Also nicht rechts, wo es dann an die Klippen geht, sondern links, wo es in die Wiese geht, weil das wohl ein Privatgrundstück ist. Und dann geht halt dieser Trampelpfad lang und der ist halt mal mehr und mal weniger am Abgrund. Und dann gehen dann so teilweise so zu dritt versuchen, sich die Leute so durchzuquetschen. Also mir war es echt teilweise zu viel. Und natürlich hast du dann, ich weiß auch nicht, 20-jährige Mädchen, die dann immer so Sprungfotos machen müssen, direkt an der Kante. Also und dann der Wind kommt auch von Land und geht aufs Meer raus und so. Also ich habe mich immer an diese Steinplatten geklammert. Und irgendwann habe ich mich dann auf den Boden gelegt, um quasi mit der Kamera über den Abgrund zu fotografieren und habe dann quasi nur die Grasbüschel 30 cm weit. Aber die waren gut ausgeleuchtet. Aber ich fand die Cliffs of Das sind die Cliffs of Moher. Ja, also ich fand es halt ganz nett, dass das... Ja, ich dachte gerade Moher, habe ich nämlich, ja, Moher. Ja. Dass die, dass die im Endeffekt alles offen lassen, dass man da halt lang gehen kann. Also in Deutschland würdest du da nicht weiterkommen. Da wären wahrscheinlich dreimal Stacheldrahtzaun und eine Selbstschussanlage, dass du dich da nicht zu Tode bringen kannst, wenn du da rüber steigst. Ja, es ist ja wohl einer der beliebtesten Selbstmörder-Spots der Welt. Ist auch ganz schön da. Ja. Ich kenne das aus Amerika von sehr hohen Brücken, also die Coronado Bridge rüber in San Diego, da, wenn du rauffährst, kommen immer so Schilder alle 50 Meter so, haben Sie Probleme? Fühlen Sie sich einsam? Bitte rufen Sie hier an. Und ganz oben am höchsten Punkt von der Brücke ist tatsächlich eine Notrufsäule auch nochmal mit so einem Telefon. Ich weiß nicht, wie es auf dieser Brücke ist, von der Tony Scott gerade gesprungen ist letzte Woche. Das war doch die Golden Gate, ne? Nee, das war in Los Angeles, glaube ich, San Vicente. Ach so, nee, oder aber sowas. Einer ist auch gerade von der Golden Gate gesprungen. Ach ja, gut, das machen die ja dauernd. Das also hatten wir doch in einem von unseren ersten Podcasts gesehen, ne? Ja, da, genau, das hatten wir in einem der ersten Podcasts cool gesprochen. Die war wirklich, wirklich sehr gut, auch ein bisschen erschreckend. Sag mal, und den Giants Causeway, habt ihr den angeguckt? Ist der nicht auch da irgendwo? Haben wir nicht. Nee, das wüsstest du ja dann, wenn. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, wir waren auch mal irgendwo in einem Pub, der Giants Causeway hieß. Oh ja, in Pub. Im Pub war man eher sehr viel. Das ist echt der Hammer. Also ja. Wenn du umfällst, fällst du gleichzeitig in zwei Pubs rein. So viele Pubs gibt's da. Und das Geile ist, eigentlich jeder Pub ist cool. Also du gehst immer rein und hast Spaß. Also es ist echt phänomenal. Diese Iren, das ist ein Savoir-Vivre da, meine Herren. Machst dir keine Vorstellung. Ja, aber ich fand es ja interessant. Also ich muss sagen, ich war das erste Mal im englischsprachigen Land. Und ich fand es super, weil im Gegensatz zu Portugal habe ich alles verstanden und konnte sogar Zeitung lesen. Und einer meiner Lieblingsfilme ist ja Walter Matthau und Roberto Benigni. Piccolo Diavolo. Genau, wo er die ganze Zeit rumläuft und englischen Pudding will. Mhm. Und ich hatte keine Ahnung, was das ist, bis ich es jetzt gegessen habe im Urlaub halt. Aber da ist ja eher das Pudding oder Pie oder... Ja. Das ist immer sehr schön, wenn man seinen Kindern die fünf Freunde vorliest und in der alten Übersetzung kriegen sie immer Kuchen mit von der Köchin und essen zum Mittagessen Kuchen. Das ist aber natürlich Pie, also Pastete eigentlich. Ja. Steak und Kidney oder sowas. Ja, ja, ein Steak und Nierchenkuchen. Ja. Lecker. Ich habe auch mal als Kind irgendeinen Roman gelesen, da war immer von Fleischpudding die Rede. Meat Pie. Ja, die haben ja, also du hast ja das irische Frühstück, das wie heißt es, Black Pudding und White Pudding. Hast du. Das ist im Endeffekt, Ich kenn's nicht, also im Süden kennt man es nicht, aber in Nordrhein-Westfalen, da heißt es Wurstebrot und es ist einfach Blutwurst. Ja, das heißt so, weil das Blutwurst mit Getreide drin ist und das brätst du so aus halt und es ist in Irland dasselbe. Ja. Das gibt es auf der ganzen Welt als verschiedene in verschiedenen Versionen. Aber zum Frühstück muss ich sagen. Ja, also jetzt einmal habe ich es dann gegessen. Aber es ist, da ist alles, das ist so fettig, das ist der Hammer. Man könnte auch die ganzen anderen Sachen weglassen, einfach so einen Becher Fett hinstellen. Deswegen brauchst du danach so viele Pubs, damit du da wieder ein bisschen scharfen Alkohol drauf tun kannst und der Verdauung helfen. Das ist fein. Ja. Was war sonst? Irgendjemand ein Buch gelesen oder ein Comic? Ich habe einige Bücher gelesen. Ich habe, glaube ich, so viel Material, dass wir da mehrere Podcasts durchquatschen könnten. Aber du liest doch immer bloß Sachbücher. Nicht nur. Was ich tatsächlich auch gesehen habe in Irland, ist der Dunkle Ritter kehrt zurück. Dark Knight Rises habe ich letzte Woche auch gesehen. Sollen wir darüber reden? Sollen wir nicht drüber reden? Müssen wir das abhandeln? Ich weiß nicht, ich war sehr enttäuscht von dem, also was heißt enttäuscht, also die Vorkritiken waren ja schon durchwachsen. Ich habe dann gedacht, mach dich frei davon und geh rein. Und die ersten 15 Minuten haben mir echt gut gefallen und dann auf einmal fängt die vorgebliche Story an und dann habe ich große Probleme bekommen. Und die letzten 3 Minuten fand ich auch wieder richtig gut. Das wäre so meine Kurzkritik. Die letzten 3 Minuten? Als dann Alfred in Paris im Café sitzt? In Florenz. Das auch. Also überhaupt, dass Alfred wieder vorkommt. Also alles, wo Michael Caine mit drin ist, ist einfach besser. Und dann diese Sache wie Spoiler! Joseph Gordon-Levitt zu Robin wird quasi und die Betthöhle übernimmt. Also den Teil, der war gut geschnitten, fand ich. Der hat auch tatsächlich funktioniert in sich. Also der war aufgebaut von vorne, der hat funktioniert, während der ganze Rest in der Mitte von dem Film fand ich, hat nicht funktioniert. Also ich weiß, es ist so zwiegespannt, mir hat der zweite wesentlich besser gefallen, auch wenn ihr den alle nicht so mögt, aber ich fand zum Beispiel das geile Heath Ledger? Oder hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, also das heißt, ja, kann man nicht so viel gegen sagen, finde ich. Also ihr habt, als wir letztes Mal drüber geschworen, habt ihr halt gemeint so, boah, der dritte kann ja nur scheiße werden, der zweite wäre so sinnlos und so. Das letzte Drittel vom zweiten ist einfach ganz schlimm. Okay. Also das ist wirklich Blödsinn. Auf den Ganzen bezogen. Auf jeden Fall, ich fand zum Beispiel diese Flugzeuggeschichte am Anfang. Oh. Die fand ich schon visuell spektakulär, auch wenn so quasi das Sinnloseste ist, was ich jemals gesehen habe. Frage zwischendrin erstmal, weil ich es ja nicht gesehen habe. Basiert das auf Frank Millers Batman? Mm-mm. Nein, ein Teil, nur ein bisschen. Ganz klein bisschen. Minimals. Dann, also Bane fand ich schon ganz cool, aber was mich echt gestört hat, war so irgendwie, dass vieles einfach nicht rüberkam. Zum Beispiel sind ja, ich glaube, 9 Jahre Pause zwischen dem zweiten und dritten. Deswegen läuft er da im 8 Jahre, läuft er im Bademantel rum und humpelt. Aber ich dachte, warum läuft er im Bademantel rum und humpelt? Also mir kam, es wurde nicht so inszeniert, dass ich jetzt wirklich das Gefühl hatte, dass 8 Jahre vergangen sind. Nö, absolut nicht. So, also, das war schon für mich doof, einfach. Also gleich am Anfang. Um Eckharts Frage zu beantworten, es basiert, glaube ich, zum großen Teil auf einer Serie, die Nightfall hieß. Okay. Gab's bei Carlsen. Ja, ich fand Bane schon immer einen sehr, sehr langweiligen Charakter, der sich halt dazu durchaus sendet, dass er wohl in Nightfall Batman das Rückgrat bricht. Ja. Und dann Batman irgendwie quasi, wie das ja immer wieder mit Helden passiert, quasi tot ist und jemand anders macht dann weiter und bla bla bla. Und dann gibt's wohl noch eine andere Dings, die heißt irgendwie Gotham am Arsch oder sowas, die Serie, wo Gotham so irgendwie in die Anarchie verfällt. Und das haben die irgendwie so zusammengetan, Catwoman mit reingeschrieben, meine Güte. Ich habe gehört, es gab Proteste, dass Anne Hathaway ohne Kopfstück... Arschpolster. Anne Hathaway macht das ganz gut. Ich finde, wie sie Catwoman so macht, finde ich ganz gut. Ich hätte das Kostüm anders gemacht, aber das hätte ich ja eh immer anders gemacht. Das Problem ist, als ich in dem Film drin saß, brauchst du Catwoman nicht. Batman ist sowieso da. Catwoman hat als einziges Problem, dass sie ihr alle Daten über sich löschen will, damit sie ein neues Leben anfangen kann. Also im Grunde genommen, was jeder gerne machen möchte und dafür muss sie halt ein paar Einbrüche machen für diesen bösen Mr. Daggett, der Wayne Tech übernehmen will. Und dann kommt Bane da irgendwie an und dann beschließt Wayne entgegen dem Drängen seines Butlers, der sagt, dann gehe ich halt lieber, wenn du das machst, beschließt er wieder Batman zu werden, kommt dann an und geht zu Catwoman hin und sagt, kannst du mir einen Termin bei Bane machen. Und ich denke so, warum sollte Catwoman einen Termin für Batman bei Bane machen, wenn Batman einfach da hingehen kann? Der ist doch Batman. Also das ist ein scheiß Job, hinzugehen und Bane zu finden und einen Termin mit ihm zu machen. Aber nee, er macht das also so. Und das Hauptproblem bei der Figur von Catwoman, muss ich sagen, und das ist mir aufgefallen, ich saß so im Kino drin und dachte so, da ist eine gut aussehende junge Frau, die wirklich kein Hässlichkeitsproblem hat, in einem eng anliegenden Anzug, der durchaus auch von der glänzenden Varietät ist, und sie hat zum großen Teil hochhackige Schuhe an. Warum macht das überhaupt nichts mit mir? Bin ich so alt geworden, dass meine Lenden nicht mehr reagieren? Nein, das Ding ist einfach, Christopher Nolan kann keinen Sex. Christopher Nolan macht komplett unsexy Filme, die sind Bubenfilme. Deswegen gefallen sie mir auch meistens ziemlich gut. Das sind so richtige Bubenfilme. Da sind tolle Autos drin und die Jungs hauen sich auf den Kopf und so. Und dann sagen sie so, du Alter, ich hab ein Problem. Und dann sagt der andere, gut, dann hauen wir uns. Und dann kommt eine große Explosion, die besser gefilmt ist als von Michael Bay. Aber Frauen sind bei ihm entweder Vorgaben von Romantik, nämlich so, ich liebe dich. Und dann sagt sie, ja, ich liebe dich auch. Und dann weiß das Publikum, dass die sich lieben und wir können jetzt was Großes, Tolles machen. oder sie sind Verräterschweine. Ja, das sind meistens die mit den Typen ins Bett gehen. Deswegen Marion Cotillard, die schon in Inception Leonardo DiCaprios Leben komplett durchgevögelt hat, sodass er nicht mehr nach Hause in die USA kann. Ach, war das auch Christopher Nolan Inception? Ja, natürlich. Ja. Ist hier der Love Interest für Bruce Wayne, und da gehen ja schon alle Lichter bei dir an. Ist die am Ende vielleicht die Oberböse? Ja. Ist sie. So. Was du in der Szene mitkriegst, wo er gegen Bane zum zweiten Mal gekämpft hat und sie auf einmal hinter ihm steht, ihm ein Messer in die Rippen drückt und dann kommt ein ungelogen 4,5-stündiger Flashback, wo sie erklärt, warum sie das alles gemacht hat, während sie dieses Messer in Batman drin hat und Batman so da sitzt, so große Augen macht und so, why did you do this? Und du denkst so, nein, das funktioniert nicht, das ist Quatsch. Was meinst du, Sascha? Also Catwoman war, fand ich auch, also ich habe mich über die Anne Hathaway gefreut, wenn sie da war, aber im Endeffekt dachte man auch, okay, wenn sie jetzt nicht da wäre, wäre es auch kein Problem, so von der Story her. Das andere Ding ist, dass der Film mehrere Fässer aufmacht, also diese Manhattan wird, oder Gotham City Manhattan wird besetzt, weil man die Brücken absprengt und so weiter, und das geht dann 3 Monate und Batman verliert gegen Bane und wird dann irgendwo in Kirgisis Dosis-Stofflakai ganz weit Fortistan heißt das, glaube ich. Ja, in irgendein Loch gesteckt, heilt sich innerhalb von 2 Wochen, versucht da rauszuklettern, schafft es dann in der 3. Woche und kommt dann wieder zurück. Und das ist so, für mich war es einfach so ein Timing-Problem, weil denkst du mal, ey krass, hier geht's ja mal voll ab, aber im Endeffekt, nach 10 Minuten geht's schon wieder weiter und genau wie bei den 8 Jahren am Anfang, also du hast nie so ein wirkliches Zeitgefühl dafür, was da für eine Zeit im Film dargestellt wird. Nee, sie versuchen es ein bisschen durch Schnee zu machen, ja. Aber damit hat sich's. Genau, und das andere Ding ist, dass ich im zweiten Film das super fand, diese moralische Entscheidung, so spreng ich jetzt das eine Schiff in die Luft oder die andere, das war wirklich spannend gemacht, fand ich. Im neuen Film, da geht's wieder um eine Bombe und die wird halt dann durch Gotham Manhattan gefahren und der Trick ist halt, dass nicht in jedem Laster die Bombe ist, sondern nur in einem und dann hat Batman irgend so ein Flugzeug, was ich komplett bescheuert finde und dann wird er geballert und dann finden sie die Bombe und es ist komplett nicht spannend. Also es ist so, und ich denke auch, es ist irgendwie so, Bombe im zweiten Film cool gemacht, im dritten Film komplett nichts sagen. Das ist auch, ich weiß auch nicht, das vor allem, ja? Das Problem an der Bombe im dritten Film jetzt ist, dass es keine Bombe ist, sondern ein durchbrennender Reaktor, der zufälligerweise aber einen Countdown hat, falls er gerade nicht gekühlt wird, damit man genau sehen kann, wie viel Zeit man noch hat, bis er wie eine Bombe explodiert. Oder so, ja. Das ist, verstehst du, also das ist so ein Ding, wo du sagst, so braucht man das, muss man das so machen? Ist es clever von Bane, sich hinzustellen und zu Gotham zu sagen, er hat eine saublöde Stimme in Deutschland, er hat so eine Operettenstimme, so, ja, ich werde diese Stadt sprengen. Ja, gut, es ist schon in 3 Monaten. Ja. Und es sagt er, also er hat eine Waffe, das wird das alles sprengen, aber so lange wird er die Leute freilassen und sie können es den Reichen zeigen. Und dann daraufhin sagen alle Leute von Gotham, offensichtlich auch so der gesamte Mittelstand, ja, das ist eine geile Idee, wir hauen jetzt den Reichen einen rein. Also die Menschen von Gotham sind so Schafe, die immer gerade das machen, was ihnen jemand befiehlt. Wenn Dent sagt, also diese Lex Dent, die da aufgemacht wird, als der ist ja schon tot, der Harvey vom letzten Mal, aber was dann eben der gute Jim Gordon durchgedrückt hat, wir können euch jetzt besser überwachen, dann sagen die alle so, ja, ist okay, machen wir mit. Wenn dann einer kommt, hey, ich habe alle Brücken abgesprengt, in 3 Monaten ist Tutti, dann sagen, wir können den Reichen einen reinhauen, dann sagen die, ja, okay, machen wir auch. Alle Polizisten sind in einen Tunnel gegangen in der Szene, der wird dann auf allen Seiten zugemacht, deswegen sind alle Polizisten 3 Monate unter der Erde, kommen dann aber am Ende da wieder raus, sind gut rasiert, fröhlichen Mutes und sagen so, jetzt hauen wir Bane aber mal ordentlich einer auf die Omme. Ein Riesenfehler, den der Film noch macht, ist, dass er sich auf den ersten Film bezieht. Die Böse ist die Tochter von dem Bösen aus dem ersten Film und versucht sein Werk... Ja, Ra's al Ghul, sie ist also Talia Shire auf gut Deutsch und heißt da halt whatever. Sie will sein Werk vollenden, was er im ersten Teil lostreten wollte. Nur dummerweise, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung mehr, was der machen wollte, außer 4 Millionen Leute umbringen. Aber warum und aus welchem Grund? Und es wird auch nicht nochmal wiederholt. Also es eigentlich kommt nicht schon. Also sie erklärt ja, dass Ra's al Ghul wollte... In einem Flashback, wo sie ein Messer in Batman drin hat, viel zu spät in den letzten 10 Minuten von dem Film, kurz okay. Bevor sie bei einem Autounfall stirbt. Ich meine, hallo? geht's noch? Autounfall ist sehr charmant ausgedrückt. Er liegt vorher 3 Monate in einem Gefängnis in ganz weit Fortistan, wo ihm Ra's al Ghul erscheint als Geist. Und das wäre die Chance gewesen, weil der sowieso nur Basil Exposition ist, ja, dass er sagt so, und erinnere dich daran, dass ich die Leute umbringen will, aus Gründen. Ja, nein, das passiert nicht. Batman liegt da und so, warum tust du mir das an? weil er nämlich tatsächlich, der liegt dann in diesem Gefängnis drin, ja. Und Bane hat ihm das Rückgrat gebrochen in Gotham, ihn dann nach ganz weit Fortistan fliegen lassen, in das Gefängnis, wo Bane entstanden ist, wo er drin liegt, und man kann da nicht raus, das ist so ein Turm in die Erde rein, also eine Grube, Entschuldigung, Turm so in die Erde rein. So eine Art okay. Brunnen will ich. Ja. Es gibt keine... genau. Mach weiter. Es gibt keine Wachen, sondern die sitzen da alle unten drin, offensichtlich wird... Essen und Klopapier runtergeworfen, weil da scheint kein Problem zu sein. Es gibt auch Fernseher da unten. Und tatsächlich lommelt da auch ein Seil rum, dass man bis auf die Hälfte von dem Ding hochklettern kann. Und dann mit einem Sprung, den bis jetzt nur ein Kind geschafft hat, da rauskommen kann. Jetzt ist Batman ist da 3 Monate drin. Bane ist ja ein erwachsener Typ. Ich schätze ihn auf Mitte 30. Wenn er als Kind da rausgekommen ist, was nicht stimmt, war ein Spoiler, das Kind, was rausgekommen ist, war ein anderes. Aber es waren auf jeden Fall irgendwo mal 20 Jahre Zeit, in denen dieses Gefängnis ohne Bane und ohne dieses Kind und ohne Batman da war, sondern nur mit Gefangenen. Und die einzige Idee, auf die die nicht gekommen sind, sind in der Zeit, sich eine Treppe daraus zu bauen, weil du nämlich nur Stufen in die Wand hauen musst, weil die haben die Werkzeuge, ja, du kannst es sehen, ja. Nein, sondern was sie machen ist, sie stellen sich immer unten hin, einer geht an diesem Seil hoch und alle rufen auf marokkanisch Rise. Ja, also Handahalla, Handahalla. Ja. Und du sitzt da und denkst so, was soll der Fuck? Was erzählst du mir denn da für einen Dreck, Nolan? Das ist vollkommen uninteressant. Ja, vor allem diese ganze 3-Monats-Geschichte fängt ungefähr, also der Film geht ja 3 Stunden, glaube ich. Das Geile ist, gab es bei dir auch keine Pause? Nee, bei Avengers gab es eine Pause und bei dem nicht. Also ist der Hammer, aber ich glaube, es war deshalb, weil sie wussten, dass wenn du eine Pause machst, gehen die Leute nach Hause. Ja, die Ironie ist, dass ich habe dann ja tatsächlich sonntags in irgendeinem irischen kleinen Fischerdorf, das war so, glaube ich, die Dorfhalle, wo sie das, was sie da zum Kino umgebaut haben, und da war die Tür direkt unten neben der Leinwand links. Und da die keine Pause gemacht haben, jeder im Kino musste irgendwann mal aufs Klo, ich auch. Und immer wenn die Tür aufging, kam natürlich ein riesiger Lichteinfall auf die Leinwand. Super. Das kann ja nicht sein, ey. The Walk of Shame. Ja, und das hat den Film auch nicht besser gemacht. Ja, also gut, das ist halt okay, das Ding, also der Film allem, ist... Ja, nee. Ja, also das, diese 3-Monats-Geschichte am Schluss, die fängt nämlich nach circa 2 Stunden 40 Minuten an. Und dann hat er noch 20 Minuten Zeit zu erzählen, wie Manhattan eingekesselt ist und Bruce Wayne 3 Monate braucht, um aus dem Loch zu kommen. Und das funktioniert hinten und vorne nicht. Der Typ hat tatsächlich, also er liegt dann unten in diesem Loch drin und einer sagt so, ja, ich habe dein Rückgrat abgefühlt, ein Wirbel ist rausgesprungen. Ich weiß nicht, was der Laie sich darunter vorstellt, wenn ein Wirbel rausspringt. wenn du einen rausgesprungenen Wirbel hast, sagen wir mal so, dann ist Schluss von da ab abwärts. Ja, das kannst du erden. Also vielleicht hat er irgendwas anderes gehabt. Vielleicht einen mittleren Bandscheibenvorfall oder sowas. Geheilt wird er dadurch, dass der Typ ihn in eine Seilschlaufe hängt, so unter den Armen durch, dann hängt er da so drin, ja, kriegt die Füße nicht auf den Boden, weil er die so verkrümmt hat, und haut ihm der Typ mit der Faust auf den Rücken, auf diesen Wirbel drauf. Und Batman schreit ganz furchtbar und dann geht der Typ weg und sagt so, wenn du dich mit den Füßen den Boden berühren kannst, bist du wieder gesund. Und das passiert 2 Minuten nach 5 später. Minuten ungefähr, und dann macht Batman ein paar Liegestützen, also Bruce Wayne. Das war echt geil, ja. Also das geht er nach Hause. Ich habe mal keinen Bandscheibenvorfall gehabt, sondern einen blockierten Muskel im Rücken. Wenn mir da noch einer hinten draufgeschlagen hätte. Also selbst wenn ich Batman gewesen wäre. Ja, ja, gut, aber also das ist ja, das sind ja Kleinigkeiten. Ein Film kann ja durchaus stimmt. Unplausibel sein. Also ich hätte wahrscheinlich auch alles akzeptiert, wenn es irgendwie unterhaltsam gewesen wäre. Das würde ich, gut, also das ist nicht unterhaltsam. Nein. Also er ist nicht wirklich der Superbringer. Wenn er 3 Stunden lang ist. Ich glaube 170 Minuten ist das Ding, also fast 3 Stunden, und ich fand ihn nicht besonders unterhaltsam, vor allem weil die beiden einzigen Figuren, mit denen ich an denen ich ein Interesse als Figur hatte, die so geschrieben sind, dass ich ein Interesse haben könnte, nämlich Alfred und die Figur, die Joseph Gordon-Levitt spielt, ja. Blake, ein kleiner Polizist, der sich so versucht, richtig zu verhalten in diesem ganzen Ding, sind so geschrieben, dass Alfred, also Michael Caine, ist nach einer Viertelstunde weg und kommt für die letzten 3 Minuten wieder. Und Joseph Gordon-Levitt ist Basil Exposition. Immer wenn er reinkommt, genau wie Catwoman, sagt er, was zu passieren hat, weil Batman wirklich nur rumsteht und sagt so, das muss ich jetzt machen. Und das nimmt dem ganzen Film, also Bruce Wayne macht keinen Spaß, als Charakter zuzugucken. Du kannst dich nicht wirklich gut mit ihm identifizieren. Batman, mit dem kannst du dich dummerweise auch nicht identifizieren. Ja. Mit Bane kannst du dich nicht identifizieren, du kannst ihn nicht mal sehen. Also Tom Hardy finde ich einen wirklich guten Schauspieler, war jetzt in Tinker, Tailor, Soldier, Spy und in Inception, hat er mir beides mal ziemlich gut gefallen. Also ich fand Bane gut. Man sieht sein Gesicht halt nicht. Also ich, ja, aber du ich kannst den Schauspieler nicht sehen, deswegen habe ich auch keine Empathie mit ihm. Also man soll man ja auch nicht sein, ist ja der Bösewicht, du sollst keine Empathie mit dem Bösewicht haben. Aber kannst du natürlich also mit, machen, aber. Doch, also mit dem Joker hatte ich, mit dem Joker hatte ich massive Empathie. Ja, aber genau. Der Joker ist aber auch eine andere Figur. Also Bane ist im Endeffekt, also man versucht ja den Bane so 2 Stunden lang als skrupellosen Typen, dem ein Menschleben nichts bedeutet, aufzubauen. Und kloppt er auch noch Batman zusammen und bricht ihm oder holt ihm den Wirbel raus. Und am Ende muss er besiegt werden. Also es passt. Und das hatte zusammen. Batman zu dem Zeitpunkt auch vollständig verdient. Deswegen hätte ich das verstanden, wenn sie Bane irgendwas gegeben hätten, was tatsächlich sowas wie eine Motivation sein könnte. Seine Motivation war am Ende ja nur, dass er so verliebt in die böse Alte ist, dass er alles tut, was sie will. Und alles, was er erzählt hat vorher in dem Film, war vollkommenes Gehansel. Also das war ja der rote Hering quasi. Ja, wir machen eine neue Anarchie und wir zeigen dieses und jenes und am Ende wird erzählt, ja, der macht das bloß, damit die alte Leute umbringen kann. Also die Story dekonstruiert sich am Ende ja auch noch selber. Also sagt so, nee, das war eigentlich scheiße, tut uns leid. Ja, ich muss sagen, so aufs Detail achte ich da nicht, weil der ganze Film ja so nicht zusammenpasst. Dann kann ich jetzt auch nicht Bane rausgreifen, der ist deswegen doof gemacht. Vor allem ist ja auch zum Beispiel... Ja. Ich habe den Film nicht gesehen, aber nochmal da ein kurzer Einwand. Ein Bösewicht, der nachvollziehbar ist und ein Bösewicht, der sozusagen vielleicht gesagt sogar einen gültigen Entwurf gegen den Entwurf des Helden stellt, wo man durchaus mal einen Moment überlegt, könnte das nicht sein? Könnte es nicht sein, dass der recht hat? Also oder hat er da nicht irgendwie einen Punkt? Da hast du der völlig ist recht. Auf jeden Fall als Figur immer stärker, als einfach, der einfach nur böse ist und ich kriege nicht gesagt, warum oder ne, also das Argument dazu sagen, ja, der ist halt so, ist, das kann nicht. Da hast du völlig recht, aber der ganze Film funktioniert ja hinten und vorne nicht. Und insofern finde ich, funktioniert da irgendwie in dem ganzen Buch. Das ist für dich der Kollateralschaden. Bane für mich dann noch am besten, weil er einfach durch die Aktion einfach überzeugt, weil Batman überhaupt gar nicht überzeugt und Bruce Wayne auch nicht überzeugt und Catwoman unnötig ist und tatsächlich Robin noch am interessantesten ist und Alfred auf einmal eine Sprechrolle hat. Also das ist... Ja, und ansonsten sind nicht rasend viele Leute drin, also Morgan Freeman guckt mal kurz vorbei, so, hi Leute, ich bin auch noch da. Und der Rest ist, ich weiß nicht, Matthew Modine spielt den Chef der Polizei. Völlig unnötig. In einer vollkommen unnötigen Rolle. Wo tatsächlich also, nur eine Rolle, so eine Szene kommt, wo... Commissioner Gordon oder was? Nee, Commissioner Gordon ist im Krankenhaus und sein anderer Typ hat übernommen, sein Unterling oder ich weiß nicht, oder sein Neben-Sergeant, bla... Und der macht also Gary Oldman hat sich rausschreiben lassen mit einer. Nee, der ist schon ziemlich wichtig, aber er hat dummerweise, ja gut, er hat eine ganze Menge Szenen, die im Krankenhaus spielen. Und am Ende steht er nochmal kurz rum. Also und gut, er hat am Ende muss er auf diesem einen Lastwagen rumhangeln. Das ist ganz cool, weil er findet dann tatsächlich diese Bombe und wenn man an die Bombe so einen Anti-Elektro Pieps dran macht, ja, dann kann die nicht ferngezündet werden, sondern geht tatsächlich erst drauf in dem Moment, wo sie durchbrennt. Und das bringt ihn am Ende, Marion Cotillard drückt den Zünder, nichts passiert. Und dann sagt sie, ach, das Einzige, was dir das gebracht hat, ist 11 Minuten mehr Zeit. Jetzt, das ist so der Spruch, den du tatsächlich brauchst in so einem Film, weil ja, klar, du weißt jetzt, in 11 Minuten wird die ihren Arsch gekickt bekommen und Zeit wird's. Dann rennt sie irgendwie weg in diesen Laster, um den zu holen. Batman kommt mit seinem Batwing hinterher. Es gibt eine massive Verfolgungsjagd. Der Laster fliegt durch die Gegend. Jim Gordon ist hinten drin in dem Laster und hat dieses EMP-Teil da drin. So, und dann gibt's einen riesen Unfall mit dem Laster. Sie ist vorne mit dem Sicherheitsgurt drin, hängt dann tot auf dem, oder sterbend in einer der schlechtesten Sterbeszenen der Welt, in dem Ding drin, so, ihr werdet trotzdem alle sterben. Und hinten geht die Tür auf und Jim Gordon kommt raus, hallo Leute, wie geht's? Und ich dachte so, okay, Moment mal, die vorne ist draufgegangen und der hinten, der mit einer 4-Tonnen-Bombe in einem ungesicherten Laderaum ist, der kommt rausgesprungen und sagt, ja, ich war gerade im Krankenhaus, aber jetzt geht's mir besser. Ich finde es schade deshalb, weil wenn das mal in einem Film passiert, wenn es in Die Hard passiert, macht mir das nichts aus. Ja, Bruce Willis kommt da raus, das ist klar, ja, und Jeremy Irons nicht. Ja, aber da macht das ja auch alles Sinn, irgendwie bei Bruce Willis, ja. So. Mag unlogisch sein, aber es ist trotzdem schlüssig inszeniert alles und es macht genau, Spaß. Genau, genau. Und in dem Moment, wo das alles sowieso schon so bla bla inszeniert ist und ich von Nolan einfach mehr verlangen da, muss ich sagen, finde ich das wirklich, dann reißt mich das nochmal raus und da war ich schon relativ weit rausgerissen aus dem Film. Und dann kommt noch dieses Ding mit, ja, Batman ist der Einzige, der, was macht er mit der Bombe? Er fliegt sie mit dem, das darf nicht Batwing heißen, das heißt The Bat immer. Mit diesem komischen Superhelikopter fliegt er das dann aufs Meer raus. Es gibt eine Atomexplosion. Ist Batman jetzt tot? Ist Bruce Wayne jetzt tot? Das sind so Fragen, die stellst du dir ja nicht. Weil, wenn du nicht gesehen hast, dass er draufgegangen ist und wirklich alles von ihm verbrannt worden ist und die Asche verstreut und auf einem anderen Planeten versäbelt worden ist, dann kommt er wieder. Das weißt du ja genau. Und selbst dann kommt er wahrscheinlich wieder. Selbst dann kommt er eigentlich wieder. Das Dumme ist, in dem Film kommt er natürlich 2 Minuten später wieder in der Szene, die von Alfred groß angelegt worden ist am Anfang. Deswegen hat mir Anfang und Ende auch ganz gut gefallen, weil das Einzige ist, wo ein Bogen gespannt wird irgendwie. Es ist gerade den fand ich so unnötig, weil man ja auch weiß, dass der Reboot gleich auf den Fuße folgt, hätte man ja auch so sein lassen können. Du bist einfach nicht so romantisch wie ich, weißt du? Das stimmt. Okay, da bin ich kaltherzig jung. Und ein Eichwürfel. Du sagst so, jetzt ist eh schon scheiße, was soll's. Also ich aber fand, da war jede Menge verpasste Chancen. Ja, aber was mir tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, haben wir gar nicht drüber gesprochen, habt ihr Prometheus gesehen? Nee, noch nicht, auch nicht. Also der hat mir wesentlich besser gefallen. Aha. Weil das ist so ein Prequel zu Alien, ne? Ja, vor allem, da dachte ich mir im Kino, ja so, also eigentlich, offiziell darf man ja gar nicht Prequel sagen, dann wird man gleich totgelasert, aber es ist ja doch ein Prequel. Und das Geile fand ich auch, dass die im Endeffekt alle Elemente drin haben, die halt so der typische Alien-Film hat. Also Frau wird stark und bekämpft das Dings und ein Android verliert den Kopf und so. Aber im Endeffekt ist alles auch nur eine Nebenrolle spielt so. Also es hat mir im Endeffekt sehr gut gefallen und da dachte ich mir so, hallo George Lucas, so macht man Prequel. Wo du angucken... Oh. Ja. Das ist... Hallo Stefans Zwilling. Das war ich, die Twilight Zone, glaube ich, oder? Der böse Zwilling ist da. Ich bin hier gerade, glaube ich, kurz rausgefallen und muss mich jetzt wieder selber ignorieren. Ich weiß nicht, ob das unsere Zuschauer sehen können oder unsere Zuhörer hören, aber ich war gerade kurz... Doppelt. Okay, ich bin auf einmal zweimal da, einmal allerdings nur mit einem sehr guten Foto und einmal als mein verschwitztes Selbst. Jetzt bist du zweimal als dein verschwitztes Selbst. Ja, das ist schön. Jedenfalls bei mir. Ich habe versucht, dich zu ignorieren, aber jetzt das Bild verschwindet ja nicht. Das ist nur dann rot irgendwie. Habe ich es falsch ignoriert? Stefan, hallo? Ist weg. Stefan, bist du noch da? Nee, jetzt ist er auch eingefroren. Also er ist eingefroren. Das ist echt geil. Wenn ich jetzt zu Stefan rüberfahre, dann geht viermal die Tür auf. Viermal kommt Stefan raus. Aber ich bin auch eingefroren. Jetzt ist er raus, bei mir nicht. Gar nichts mehr. Also mein Bild zumindest ist fest. Bei mir nicht, also... Ah, jetzt geht's wieder. Ja. Mal gucken, was mit Stefan ist jetzt. Gut, ja, ich meine, wir haben die Stunde ja auch durch, ne? Eigentlich schon, ja. Sollen wir da im Namen von Stefan... Ich wollte eigentlich noch kurz, wo wir jetzt über The Dark Knight Rises geredet haben, ich wollte noch auf einen Podcast hinweisen, und zwar... flimmerfreunde.de, die auch gerade den Film vor kurzem besprochen haben. Mhm. Das ist Bernd Begemann, der bekannte, wie sagt man bei den Sänger? Deutschrocker? Ja. Blödelbade. Blödelbade finde ich super. Bernd Begemann und Freunde besprechen da regelmäßig Filme. Mhm. Tun die das gut? die tun das gut, die tun das unterhaltsam eben. Also ich glaube, The Dark Knight Rises fanden sie jetzt, glaube ich, nicht so schlecht wie ihr beide gerade, aber es ist auf jeden Fall unterhaltsam zu hören, kann ich sehr empfehlen. www.flimmerfreunde.de und vielleicht ist das ja ein Grund für meinen Facebook-Freund Bernd Begemann, unseren Podcast auch mal zu empfehlen. Ich muss ihm das irgendwie zukommen lassen, dass ich darüber gesprochen habe. Also, kannst du mir mal den Link schicken und sagen, er muss sich das jetzt 2 Stunden lang angucken, bis er endlich erwähnt wird. Bis zum Schluss Dinter zweimal da ist und dann gar nicht mehr und dann spreche ich. Ey, das ist voll spannend, aber das wollte ich nur sagen. Ja, auf Comicgate gab es auch ein kleines Redaktionsgespräch über Dark Knight Returns und also, da kann man nochmal lesen, was ich hier so gesagt habe, aber da gibt es noch viel mehr zu lesen und viel fast noch interessanter, muss man sagen. Ach, du warst dabei bei diesem. Ja, also es hat sich in der Mailingliste und da ich da seit Ionen immer noch angemeldet sein darf, habe ich mich mal eingemischt kurz. Aber ich muss sagen, dann kam Mark Fischer und hat so eine gekonnte Analyse hingelegt, dass auch niemand mehr was zu sagen wusste und das kann ich auch nur empfehlen zu lesen. Gesprächstöter. Ah ja. Das war einfach zu gut. So, jetzt taucht Stefan in Skype auf. Ja, dann aber das hilft uns kannst ja du aus gut. Oder kannst du ausrichten, was wir sagen sollen? Genau, warte, ich guck mal, ob ich ihn finde krieg. Wo ist der Stefan Dinter? Der ist natürlich gesperrt, aber ich versuche. Ah, er ruft an. Hallo. Das ist ja geil. Ja, du bist aber ein Dummerchen. Ja. Ja, wir sind gerade am Einpacken. Hörst du Stefan jetzt, Sascha? Ganz milde. Ganz also wenn du es verstärkst, also indem du es wiederholst. Genau. Ja, genau, so machen wir das. Stefan ist also einverstanden. Wir packen jetzt zusammen und machen dann noch einen. Genau, Stefan, letzte Worte über Skype. Hallo Leute, tut mir leid, dass ich nicht mehr zu hören bin. Nicht so toll. Bis bald. Alles klar. Und also ich glaube, außer bis bald hat man nichts verstanden. genau hier. Und dann hören wir uns nächste Woche. Irgendwie. Ah doch, da kommt die Mucke. Dann hören wir uns hören und sehen wir uns nächste Woche und ja. Alles klar. Bis Stefan dann. Sagte nur, dass Batman nicht so toll war. Ah, aber okay, das war mir neu. Deutlich geworden. Tschüss. Tschüss.